über wirklich die Stellung der Gaben, über die Lehre über Geistestaufe. Das sind Dinge, die sind wichtig und die müssen auch gesagt werden. Ich glaube, das ist ein Fundament, das wichtig war, hier wirklich auszusprechen und euch auch zu geben. Trotzdem möchte ich, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir uns nach Gott ausstrecken und wo wir ganz gezielt nochmal in den Gaben operieren dürfen. Und ich würde euch einfach bitten, mal aufzustehen. Ich möchte eigentlich, was ich tun möchte, ist Folgendes. Ich möchte den Vater bitten, Gaben auszugießen. Ich möchte, dass wir das im Glauben annehmen. Dass wir wirklich bitten, so wirklich ganz nach dem Wort, dass der Vater den Heiligen Geist ausgießt, weil es heißt, dass er um wie viel mehr wird er denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Dass wir, egal ob du früher schon drum gebetet hast oder nicht, dass wir neu beten, dass Befähigung in Menschen kommt. Und wir dürfen erwarten, dass nach diesem Abend Begabung da ist in einem höheren Maße. Ich möchte dann aber auch, und ich gebe mich da selber in Abhängigkeit, ich möchte, je nachdem wie der Geist mich leitet, dass wir in bestimmte Gaben hineingehen und heute Abend davon manches schon praktizieren. Okay? Genau. Streckt mal eure Hände aus, als wenn ihr Geschenke empfangt. Vater des Lichts, Papa, wir kommen zu dir und wir danken dir so sehr, dass du den Geist ausgegossen hast an Pfingsten, dass diese Fülle und diese Lebenskraft da ist und dass wir ein Segen sein dürfen, weil diese Kraft ausgegossen ist und dass diese Kraft in uns leben darf. So wie du zu Abraham gesagt hast, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Vater, und wir machen das gemäß deinem Wort. Wir klopfen bei dir an und wir beten, Vater, dass du den Heiligen Geist heute Abend neu ausgießt. Komm du und Herr, wir trinken, wir nehmen das, Herr. Wir stellen uns unter diese Dusche und wir wollen Befähigung haben, um deine Liebe Menschen sichtbar zu machen. Um, Herr, um dich auszudrücken. So beten wir in Jesu Namen, dass Heiliger Geist, dass du kommst und wie dein Wort sagt, dass du austeilst, wie du willst. Heiliger Geist, komm du jetzt. Herr, ich bete, dass du von manchen Geschwistern die Ohren anrührst. Ich bete, Herr, dass du bei manchen Geschwistern jetzt die geistlichen Ohren anrührst, dass eine Sensibilität kommt in ihr Herz und dass dass ein prophetischer Geist kommt und dass Einsichten da sind, dass Intuition da ist, dass Ermutigung da ist in Jesu Namen. Ich bete, Vater, dass die Gabe von Wort der Erkenntnis freigesetzt wird. Bete, Vater, dass die Geschwister wirklich das einige erleben, wie Worte der Erkenntnis freigesetzt werden zum Segen von anderen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Herr, wir heißen dich so willkommen und wir wollen deine Liebe und deine Früchte. Wir wollen, dass Jesus in uns groß wird. Herr, ich bete, dass du Glauben freisetzt in Jesu Namen für Wunder. Dass du Glauben freisetzt, um in Situationen hineinzusprechen. Ich bete in Jesu Namen, dass Glaube in Herzen einzieht und die Fähigkeit, Sicherheit zu haben und Dinge in Realität zu sprechen, dass das, was sie aussprechen, dass das passiert und kommt. Vater, und ich bete, dass bei manchen Geschwistern das Heilung manifest wird. Ich möchte beten, dass du Hände anrührst in Jesu Namen. Ich möchte beten, dass du Hände anrührst. Heiliger Geist, ich bete, dass manche das spüren dürfen, dass ihre Hände jetzt anfangen zu kribbeln, wo du Heilung freisetzt. Ich möchte beten, dass du manche ganz stark ermutigst, für Kranke zu beten, für nichtgläubige Kranke vor allem, aber auch für Gläubige. Ich bete in Jesu Namen, Heiliger Geist, dass du mit Kraft auf Hände kommst. Jetzt, dass Wärme kommt. Dass Wärme kommt und dass der Glaube da ist, ich bin gemeint. Schenk du das. Schenk du das in Jesu Namen. Schenk du das. Ich spüre, dass Gott Fürbitte manchen Leuten gibt. Herr, ich bete, dass diese Last und dieses Drängen kommt, für Menschen einzustehen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich bete, dass du Fürbitte freisetzt. Die Gabe, Gottes Arm zu bewegen, in Jesu Namen. Ich bete, dass du Fürbitte ausgehst. Ich bete, dass Fürbitte kommt. Gieß aus ein Geist des Gebets. Gieß aus. Es sind mehrere Leute, die gerade wirklich, ich sehe das im Geist, die eine Gabe der Fürbitte bekommen, einen Auftrag einzustehen und zu beten. Und es wird passieren, es wird manchen so gehen, dass du nachts aufwachst und ein totales Drängen hast zu beten. Und dann mach dir keine Sorgen um zu wenig Schlaf, sondern gehorch dem Impuls und bet, bis der Druck weg ist. Herr, danke. Herr, danke. Herr, danke. Vater, ich bete um Gabe der Evangelisation. Bete in Jesu Namen, dass Evangelisation freigesetzt wird. Bete in Jesu Namen, dass dieses Herz für die Menschen, die dich nicht kennen, dass das ganz, dass es fast mit Schmerz kommt und mit einem totalen Willen, diesen Menschen Freund zu sein, diesen Menschen zu erreichen, diesen Menschen zu dienen. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Setz es frei. Setz es frei. Ich bitte, schenk mehr. Schenk mehr. Schenk mehr. Streckt euch weiter aus. Wie heißt denn die Dame neben Albrecht? Ma? Mara? Genau. Vater, ich bete, dass du Mara, dass du ihr wirklich, dass ein prophetischer Geist auf Mara kommt. Ich bete, Vater, dass du ihr die Augen öffnest und dass sie Dinge sehen darf, die du siehst. Bet, Herr, um prophetischen Geist auf Mara. Bet, dass es freigesetzt wird. Und dass sie das Reife hineinkommt, darin zu dienen und damit Menschen wirklich zu erbauen und Hilfestellung zu geben. Heiliger Geist, ich bete, dass du in ihrem Leben heute Abend was freisetzt, dass ein höheres Maß, ein neues Level da ist. Ich sehe in meinem Geist, wie Gott gerade jemand im Rücken anrührt, der Rückenschmerzen hat. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du mit Wärme Schmerzen aus dem Rückenbereich rausziehst. Ich bete, dass jetzt Heilung geschieht. In Jesu Namen, ich bete, dass jetzt die Spannung rausgeht. Dass Gott dich freisetzt von Spannungen, die du über langen Zeitraum eingebaut, aufgebaut hast, der in deinem Rücken manifest ist. Ich bete in Jesu Namen, dass diese Spannungen jetzt gehen. Ich bete in Jesu Namen, dass diese Spannungen jetzt verschwinden. Danke, Papa. Und nimm die Zeit jetzt und streck dich aus und bitt Gott um Gaben, die deiner Aufgabe entsprechen. Wo du hingestellt bist, dort, wo du jetzt bist, da geh an den Geräteschuppen und sag, Papa, ich möchte das jetzt empfangen. Ich möchte das empfangen, um diesem Kollegen, dieser Gruppe jetzt zu dienen. Heiliger Geist, komm. Bittet auf, dass ihr nehmet. Papa, wir beten um Werkzeuge, um die Menschen zu erreichen, mit denen wir zusammen sind. Halleluja. Und du darfst es auch tun. Wenn du noch nie in Zungen gebetet hast, dann lad den Heiligen Geist einfach ein und sag, Herr, hilf mir auf in meiner Schwachheit. Ich möchte ganz kindlich mal brabbeln. Und ich tue es dir zur Ehre. Und dann sprich einfach. Und Gott sieht deine Motivation und er freut sich dran, dass du kindlich bist und dass du es kindlich einfach probierst. Und fang mit ein paar wenigen Silben an, wenn du möchtest. Heiliger Geist, komm. Ich bete, dass wie eine Quelle aufgeht und dass es fließt und dass Freude hochsteigt. In Jesu Namen. Lass es fließen. Du darfst. So. Jetzt setzen wir das gleich mal ein. Ich würde dich bitten, durch den Raum zu gehen und eine Person zu finden, die du so gut wie gar nicht kennst. Und ihr tauscht euch nicht aus, bitte. Könnt ihr mal rumgehen und mal kurz gucken, ob ihr jemanden findet. Am besten Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Okay. Also ihr solltet euch finden. Und jetzt macht ihr so, ihr tauscht euch nicht aus. Und ich würde euch bitten, dass ihr füreinander betet. Und dass du jetzt erstmal dein Gegenüber dann einfach anschaust. Frag ruhig, ob du die Hand auflegen kannst. Das ist hochinteressant. Ich bin viel sensibler, wenn ich Leute berühre, spüre ich viel, viel mehr, als wenn ich sie nicht berühre. Also mir hilft es, wenn ich jemand irgendwie die Hand auf die Schulter lege und dann ladet den Heiligen Geist ein und fragt Gott, was er der Person schenken möchte. Und segnet die Person einfach in diesem Bereich, mutig zu sein. Und ich sage das ruhig, dass in einer sensiblen Art, ich sträubt sich in mir zu sagen, und der Herr gibt dir diese Gabe. Ja, sondern ich würde dann, wenn ich jetzt was sehe in jemand, dann würde ich sagen, Herr, und ich bete, dass du der Person Mut gibst, wirklich im Bereich der Kinderarbeit, die Kinder wirklich in der Tagesstätte zu segnen, zum Beispiel. Oder Bilder zu malen oder Lieder zu schreiben. Also betet einfach mal und fragt den Heiligen Geist, was er der Person schenken möchte und segnet diesen Bereich und betet, dass die Person Mut hat, in diesem Bereich Schritte zu gehen. Verstanden? Ja? Und ihr kriegt jeder nur eine Minute. Könnt ihr euch schon, 90 Sekunden, sind wir großzügig. Je Person. Und los. Halleluja. Okay. Wir können zum Ende kommen. Ich möchte euch dann jetzt bitten, dass ihr jetzt nochmal jemand komplett anderes findet und nochmal quer durch den Raum geht und nach jemand anderes Ausschau haltet und wieder zu zweit zusammengeht und wieder mit jemand, den ihr möglichst nicht kennt. So, habt ihr jetzt schon gewechselt? Ihr seid schon dabei und was tut ihr? Macht ihr dasselbe nochmal? Sehr gut. Also weiter. Entschuldigung, dass ich euch hier störe. Könnt ihr wechseln? Schwer, euch zu unterbrechen. Wenn ihr vielleicht dann doch zum Ende kommen könntet, ihr könnt es gerne am Sonntag dann fortführen und euch noch ganz viele Zeit dafür nehmen. Ich würde euch aber bitten, noch mal kurz die Plätze einzunehmen. Ich habe noch ein letztes vor. Und wie gesagt, für den praktischen Teil, da ist uns etwas abhanden gekommen. Gleichzeitig wüsste ich nicht, auf was ich hätte verzichten sollen. Und zwar, was ich entdeckt habe, und es ist fast unglaublich, das hat sich mir so erst vor, ich glaube, vor 2 Jahren erschlossen, dass Gott konkret antwortet, wenn wir als Leib ihn konkret fragen. Und ich konnte es fast nicht fassen. Also es ist so, dass ich entdeckt habe, wenn ich mit Freunden zusammen, wenn wir Gott eine konkrete Frage stellen, dass wir zu der Frage, die wir ihm stellen, konkrete Antworten bekommen. Das wissen aber viele überhaupt nicht. 1. Könige 1 oder was 2. Da heißt es, vielleicht weißt du es, 1. Könige oder 2. Könige 1. Ich würde raten, 1. Da ist es so, dass der König krank ist und er schickt zu dem Götzen Baal, um zu wissen, ob er genießt oder sterben wird. Und Gott schickt Elia und Gott ist stinksauer, dass der ihn nicht fragt. Und er sagt, gibt es denn in Israel keinen Gott, den man fragen könnte? Finde ich hochfaszinierend. Und so ist es so, dass wir oft, wir haben Probleme, wir rufen die Freundin an, wir beratschen das hier, wir beratschen das da. Und Gott sagt, gibt es denn keinen Gott, den man fragen könnte? Und darum, wenn ihr in Berufsentscheidung steht, wenn ihr vor Entscheidung steht, vor Weichenstellung und so weiter, kommt zusammen und betet zusammen und fragt Gott. Und es ist faszinierend, wie Antworten kommen. Und es ist gesund, das kann man kultivieren. Und da ist ein irrsinniger Reichtum drin. Und so ist es auch, dass wir über bestimmte Themen zum Beispiel Gott fragen können und der Heilige Geist, ich verstehe es nicht, aber er lässt sich darauf ein, auf unsere ganz praktischen Sachen. Und ich wollte, da wir jetzt heute Abend um Begabung gesprochen haben, ich möchte jetzt noch eine Minute nehmen und ich möchte, dass wir hören, ich möchte 2 Worte der Erkenntnis noch hören. Und zwar 1 über eine Lebenssituation, wo jemand gerade wirklich ein Wunder braucht. Und das 2 über etwas Physisches. Und ich würde für beides gerne, dass wir heute Abend noch beten. Es wird nicht mehr als 5 Minuten dauern. Also möchte ich euch bitten, dass ihr kurz hört. Heiliger Geist, ich bete, dass du siehst, wer was hier im Raum, was für Nöte sind. Und ich bete, dass du Offenbarung gibst über Lebensumstände, wo es ein Wunder braucht. Über Lebensumstände, wo es Veränderung braucht, wo es ein Eingreifen braucht. Sowohl in Lebensumständen als auch im Bereich der Heilung. Möchte ich bitten, dass du Offenbarung schenkst, sodass wir lernen, wie du in dem Leib redest und freisetzt. Danke. Genau. So. Dankeschön. So, wer möchte? Ja, ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass hier jemand ist, der an schweren Glaubenszweifeln leidet und auch mit dem heutigen Seminar große Schwierigkeiten hat, weil er in einem irgendwie sehr engen Glaubenssystem gefangen ist. Also ein Mensch, der sehr gefangen ist. Und dass es da Befreiung braucht, dass dieser Mensch wirklich in die Freiheit des Heiligen Geistes hineingeht, um auch zur Fülle der Gaben zu kommen. So. Gute Frage, wie geht man mit so einem Wort um? Mit so einem Wort, ich würde jetzt bei so einem Wort nicht fragen, wer ist die betroffene Person? Aus Rücksicht. Trotzdem ist es ganz wichtig für die Person, das zu hören. Vater, und wir segnen diese Person mit Wertschätzung. Und wir beten, Herr, dass du sie an die Hand nimmst und dass sie sich nicht ausgeschlossen und weggedrückt fühlt von deinem Leib. Beten um die richtigen Gespräche und dass du sie abholst, dass du ihr mit Wertschätzung begegnest. Und auch, dass du in dieses System hineinkommst und dass du wegnimmst, was menschengemacht ist und was gegen deinen Willen ist. Herr, dein Wille geschehe in dem Leben dieser Person. In Jesu Namen. Ich möchte zu der Person einfach sagen, wirklich, sei ermutigt und fühl dich nicht ausgedrückt jetzt oder ausgedrängt. Such einfach das Gespräch. Du bist willkommen in dieser Familie. Wir hatten ein Wort der Erkenntnis schon gehabt, das sage ich gleich noch. Hat noch jemand ein Wort der Erkenntnis bezüglich Heilung oder eins hätten wir noch, Lebenssituation? Traut euch. Sehr gut. Also es sind mehrere und ich tue das, weil ich möchte, dass ihr am Gottesdienst morgen früh wieder fragt. Und Gott verherrlicht sich dadurch. So, Herr, wen nehme ich? Ja. Schmerzen, rechte Brust, möchte es nicht auslegen. Möchte es nicht auslegen. Brustkrebs oder Schmerzen? Also Schmerzen an der rechten Brust. Okay. Also ich bin da auf Zwiegespalten. Zum einen, ich gehe mit der Materie Mensch sensibel um. Und für manche ist es echt schwer, wenn ich jetzt sage, könntest du dich melden? Also so, ich habe den Eindruck, hier hat jemand Hämorrhoiden, wer ist es? Sollte man nicht tun. Und hier ist jemand mit Schmerzen, rechte Brust. Okay? Und ich glaube, dass das wirklich von Gott ist. Und es ist jetzt so, mein Umgang damit ist, dass ich die Leute nicht aufzeigen lasse. Wenn ich die Leute gut kenne, ja. Ich möchte aber niemanden bloßstellen. Und darum, ich würde es gerne so machen, dass die Person dann einfach die Hand drauflegt, in dem Fall. Und wir hatten noch ein Wort, dass, Albrecht, jetzt hilf mir, dass jemand da ist. Du hattest eine Kopfverletzung. Und das ist noch, da ist was sichtbar und dass Gott heute heilen möchte von den Spätfolgen. Okay? Und da hätte ich die Freiheit zu fragen, ob jemand da Gebet haben möchte, mit Hand auf. Ich mache so, ich biete es an, sowohl für die Schmerzen rechte Brust, als auch für das mit der Kopfverletzung. Wenn jemand sagt, doch, ich wünsche mir, ihr dürft gern alle für mich beten, das ist für mich kein Problem, dann kannst du jetzt gerne aufzeigen. Ansonsten würde ich einfach anonym beten und dann muss es nicht offenbar werden, wer du bist. Also kurze Frage, hier ist die Gelegenheit. Und dann würden wir einfach vorne kurz für dich beten und als Leib für dich eintreten. Wir tun das auch so, wenn du nicht aufzeigst. Okay. Gut. Dann würde ich trotzdem sagen, wir beten dafür. Ich würde beide Personen beten, ihre Hände auf die Stellen zu tun. Heiliger Geist, und wir beten, dass du kommst und dass du an die Ursache gehst von den Schmerzen in der rechten Brust und dass sich das jetzt auflöst. Wir beten, dass deine Kraft kommt und das freigesetzt wird und dieser Schmerz geht in Jesu Namen. Und wir beten jetzt auch um deine heilende Kraft für die zurückliegende Kopfverletzung und dass die Spätfolgen, dass das aufhört. Ich bete um eine übernatürliche Regeneration von dieser Verletzung. In Jesu Namen. Ich möchte beide ermutigen, wenn ihr Heilung erlebt oder andere, wenn ihr heute Heilung erlebt habt, dann ist es gut, wenn die Ehre zurück zu Gott geht. Und auch, dass der Leib das Feedback bekommt, hey, das war nicht einfach ausgedacht. Dass ihr ruhig solche Zeugnisse oder was ihr erlebt habt, erzählt es. Das kann auch gerne im Gottesdienst, denke ich, Wenn jemand ein gutes Zeugnis hat, wie Gott an ihm gehandelt hat, dann erzählt es dort weiter. Das heißt im Korintherbrief, 2. Korinther 4, dass die Gnade zunimmt durch die Dankbarkeit. Hochinteressant. Wenn wir dankbar sind und mit Dankbarkeit in der großen Gemeinde, wie David sagt, Gott loben, dann nimmt das Maß an Gnade zu. Daher hier die Ermutigung. So schwer es mir fällt, ich denke, wir müssen schließen. Bitte? Sind eh oben. Was sollen wir noch tun? Ja. Ja. Ja. Ist es ein Schmerz? Im Bauchbereich. Okay. Was ich kenne, ist, dass manche Leute, ich habe einen Bekannten, der kriegt, wenn er in den Gottesdienst kommt, dann kriegt er plötzlich irgendwo Schmerzen. Und dann fragt er, wer diese Schmerzen hat und betet für die andere Person um Heilung. Interessant, gell? Okay. Dass sie das Problem haben, das du spürst. Genau. Das ist, was ich sage. Und dann ist es ein Indiz, das ist eine Art, die Schmerzen anderer wahrzunehmen, indem die Schmerzen im eigenen Körper manifest werden. Habt ihr es öfters gesehen? Ich hab's zum Glück nicht, Halleluja. War voll aufbauend. Aber nutzt es so. Wenn du plötzlich irgendwo den Schmerz hast, dann fragst du mal, hat ja jemand den und den Schmerz? Und dann betet für die Person. Ja. Aber es ist interessant. Ich habe das wirklich sogar in verschiedenen Kulturen dieselbe Phänomen gesehen, dass die Schmerzen quasi auf jemanden gespiegelt werden, damit er in die Fürbitte tritt. Und die dann aber auch wieder gehen, zum Glück. Ja? Sonst nehmen wir kurz noch, wenn ihr wollt, Zeit für 2, 3 Fragen. Sowas, das wäre noch möglich, bitte. Dich. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das gibt ja auch Sicherheit, hey, für manche Leute sind bestimmte Gaben sogar Stress. Die sagen, um Gottes Willen, Gabe der Heilung, also bitte nicht für mich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, genau. Ja. Was? Im Moment, ganz wichtig. Es ist dynamisch. Sehr gut, guter Schüler. Es ist dynamisch. Es ist dynamisch. Dann wirst du sehr beschäftigt sein. Also es kann natürlich auch, das ist das mit dem Hören, es kann auch eine Sehnsucht sein. Und da, ich sage wirklich, frage mal, hat vorhin jemand ein Brennen auf den Fingern gespürt? Mehrere, gell? Seid wirklich ermutigt, eure Hände auf kranke Stellen zu legen. Jetzt bin ich deiner Frage aber geschickt ausgewichen. Wenn man überall Ja hört. Ja. Und das war mein Punkt. Also es ist oft halt, man sagt, ja will ich haben, yes. Aber trotzdem ist es so, dass Gott, wenn man so um Gaben bittet, manchmal das bestätigt. Das ist ganz interessant. Ich habe zum Beispiel, wir waren mal in so einer Gebetszeit und dann sagte jemand, Gott geht gerade rum und geht zu den Säulen der Gemeinde und klopft ihn so auf die Schulter und sagt, du bist eine Säule. Und da war eine Freundin von mir, die ist so zusammengezuckt, weil ihr jemand auf die Schulter getan, aber richtig so, ja. Und die ist voll zusammengezuckt und da war niemand. Da war niemand. Und die hat eine leitende Position inzwischen. Da war damals aber nichts von zu sehen. Ich finde das so spannend. Das ist einfach cool, wie kreativ Gott da ist. Und so ist es eben auch, also ich habe es gesehen, dass bei Heilung, wenn der Heilige Geist Heilung in Hände gibt, dass das manchmal unerträglich heiß wird oder wie Starkstrom. Ich habe es einmal erlebt, dass das so schmerzhaft war, dass ich dann das schier nicht mehr ausgehalten habe und dann Leuten die Hände aufgelegt habe und dann wurde es besser, weil es sich entladen hat. Ja, das war nur einmal. Was ich auch gesehen habe, ist mal Öl. Dass bei Leuten wirklich richtig Öl, also das mit Seife nur weggeht. Also nicht Schweiß, sondern Öl in den Handflächen geflossen ist. Und zwar so, dass es getropft ist. Ist auch ein Symbol für Heilung. Und wenn ihr sowas habt, dann erschreckt nicht und dann macht bitte kein spektakulär, sondern das ist eine totale Ermutigung, diese Hände auf kranke Stellen zu legen. Mach. Bist du der Jan, der mit dem Harry Dünser unterwegs war? Vorhin. Okay. Dann, du hast einmal für meinen Sohn gebetet vor ungefähr 8 Jahren. Und Pippo, Giuseppe. Und zwar, das war in einer Situation, mein Sohn war jahrelang jetzt auf schweren Drogen und hat aber in dieser Zeit 3 Wochen lang hat er so einen Lichtmoment gehabt und war mit Jesus unterwegs. Ganz komisch, nur für 3 Wochen. Und da war er mit dem Harry Dünser unterwegs und da hat er oft in der U-Bahn etwas gelesen. Und er hat gelesen, die geistliche Waffenrüstung und der Satz, er wird mit den Schuhen an den Füßen das Evangelium zu verkünden angetan sein, hat ihn Gott direkt angesprochen und wie er zum Gebetstreffen gekommen ist, warst du dort und bist zu ihm hingegangen und hast gesagt, Gott hat ein Wort für dich und hast ihm genau diesen Vers gesagt. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Das ist jetzt 8 Jahre später. Mein Sohn ist weit weg von Gott. Er betet momentan zum Universum, aber trotzdem. Das, was er damals erlebt hat, war für mich selber so eine Ermutigung, dass ich von diesem Moment an mir nicht, es waren schon so Zeiten, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo auch furchtbare Sachen passiert sind, aber ich habe nicht mehr diese Grundsorge gehabt. Ich glaube das noch immer. Ich will das als Ermutigung sagen, auch wenn man sagt, das war jetzt schon vor 8 Jahren und es ist noch immer nichts passiert. Wo ist deine Verheißung oder das, was mir ein anderer zugesprochen hat? Es kann trotzdem Glauben bewirken, dass das sein wird eines Tages und auf das lebe ich hin, obwohl es momentan überhaupt nicht danach ausschaut. Amen. Für den Sohn beten, das ist gut. Das finde ich gut. Pippo, ich erinnere mich, die Erinnerung ist wiedergekommen. Genau. Könnt ihr mal einfach so vor Gottes Thron stellen. Herr, wir stellen diesen Bipo vor dich. Und wir danken dir, Herr, für dieses Wort, wo du als Hirte, Herr, dieses Gleichnis erzählst von dem guten Hirten, der diesem einen verlorenen Schaf nachgeht. Und wir danken dir, Herr, dass 8 Jahre für dich nicht viel Zeit ist. Und wir sprechen diese Berufung über diesen Bipo neu ins Leben und dass Jesus dich nicht vergessen hat und dass deine Zeit kommt. Herr, und wir beten, dass dieser Moment kommt, wo du mit Macht in sein Leben hineintrittst. Und ich empfinde in meinem Geist, dass es so sein wird, als wenn er von einem falschen Licht, als wenn er hineinschaut und als wenn er sehr, sehr nah an die Finsternis rankommt und er wird erschrecken. Und Gott wird es erlauben, dass dieses falsche Licht, dass er das wahre Gesicht dahinter plötzlich sieht. Und der Herr, er wird die Stimme hören, wie der Herr ihn zurückruft mit einer väterlichen Stimme, die er wiedererkennen wird. Herr, und wir beten, dass das passiert in Jesu Namen. Wir beten, Herr, dass du ihn, ich empfinde, dass das wie eine Erfahrung ist, die er machen muss, die wie ein Puzzlestein in seinem Leben ist. Herr, und wir sprechen aber Schutz drauf, dass der Teufel nicht mehr kriegt, als du erlaubst. Wir sprechen Schutz und wir danken dir, Herr, dass du den Sieg hast und dass du der Herr bist über diesen Lebenslauf und der Herr bist über diesen jungen Mann. Und wir segnen ihn da, wo er jetzt ist. Und wir danken dir, Herr, dass er deiner Kontrolle nicht entglitten ist. In Jesu Namen. Herr, und wir beten auch, dass Engel ihm folgen. Und dass du Schaden von ihm fernhältst. Und wir danken dir aber auch, ich empfinde und ich sehe das in meinem Geist wie eine schwere Berufung auf ihm, wirklich zu Menschen zu gehen, die gefangen sind in Ketten. Und dass er Autorität hat, in diese Menschen hineinzusprechen und Ketten zu lösen. Und wir wissen nicht wann, aber wir danken dir dafür. Und wir heben ihn einfach, wir stellen ihn vor deinen Thron. Und wir danken dir, Herr, dass er deinen Augen nicht entgleitet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, er ist morgen da? War letzten Sonntag. Aber noch was wirklich als Ermutigung. Wenn ihr im Sonntagsgottesdienst zusammenkommt, dann nehmt solche Worte der Erkenntnis, fragt Gott und ihr bekommt. Es ist wirklich wie diese Dusche. Wenn wir die nicht anmachen, es fließt nicht. Und es ist jedes Mal im Gottesdienst sind Menschen wie der Bibo und andere, die nur einmal durchkommen. Und wenn der Herr benutzt diese Worte der Erkenntnis in einer mächtigen Art und Weise, um Menschen zu zeigen, ich sehe dich. Ich habe durch diese Gabe viele Menschen zum Glauben kommen sehen. Und mein Umgang damit ist, dass ich vermeide, Show zu machen. Also im Sinne von, keine Ahnung, ein Spektakel draus. Ich versuche das so, dass die Persönlichkeitssphäre der Menschen gewahrt ist, weil sie wissen, dass es Gott ist. Manchmal habe ich ein bisschen Sorgen, dass die Leute denken, ich spreche irgendwas einfach aus und das Feedback ist nicht zurück. Aber mir ist es lieber, Leute werfen mir sowas vor, als dass Menschen bloßgestellt sind. Und ich habe genug Erfahrung und es genug erlebt, um zu wissen, dass es Gott ist. Weil das auch, hatte ich ja schon gesagt, wenn ich mit Einzelnen bete und Gott mir sagt, er hat einen entzündeten Weisheitszahn und ich nachfrage, dann stimmt das. Genau. Bitte? Ich hatte, als wir eben auch gebetet haben, das gesehen, dass, also beim Duschkopf, ist doch manchmal so verkalkt oder so Dreck. Und da war erst noch da und das Wasser versucht durchzukommen, konnte aber nicht. Und dann ist es einfach, ist der Dreck oder dieser Kalk oder dieses, was es ist, einfach weg. Und das Wasser ist durchgeflossen. Ja. Vielen Nutzen. Ich glaube wirklich, dass was sich verändern wird. Und dass, wenn ihr dranbleibt und es praktiziert, dass da viel zur Reife kommen möchte. Ich möchte auch, wenn du in einer leitenden Funktion bist, dich ermutigen, du musst nicht prophetischer sein als die Leute in deiner Gruppe. Also, das ist ein ganz wichtiger Satz. Manche haben Angst in Leiterschaft, wenn die anderen quasi über einen hinaus wachsen und Erfahrungen machen, wo man jetzt dann nicht so mitkommt. Und der Punkt ist, nutzt die Gaben, segnet die Gaben. Ihr könnt trotzdem, ihr erinnert euch, lasst euch von Gaben nicht blenden. Dient trotzdem einander, ermahnt, ermutigt, setzt die Leute frei. Was auch ein guter Weg ist in so einer Kultur, ich mache das manchmal, dass ich Ausschau halt. In einer Stadt zum Beispiel, wo ich länger war, dann habe ich geguckt, wir hatten einen prophetischen Geist und Gott hat mir das gezeigt. Und ich habe mich dann, wenn ich wohin gegangen bin, ich habe die immer mitgenommen. Und hab dann die gefragt, sag mal, was geht denn gerade geistlich ab? Ich habe die quasi genutzt oder ich habe sie mit eingebunden. Und es ist eigentlich hätte ich gerne 2, 3 Teenager dabei, die da wachsen wollen. Aber wir hätten fast jemand mitgenommen. Mein Challenge war dann zu stark. Ich habe gesagt, ich werde dich einsetzen. Also. Trotzdem, also ihr müsst nicht die Gaben haben, seid nicht irgendwie besorgt, wenn Leute in eurem Umfeld, wo ihr Leiter seid, Gaben haben, die ihr nicht habt. Bindet sie ein, tauscht euch aus, umgibt euch mit solchen Leuten, nutzt die Gaben. Genau. Hat jemand noch eine Frage oder ein Zeugnis? Sonst machen wir Schicht. Reicht's? Hier mal zuerst. Ganz ganz am Anfang von 1. Korinther 14 steht, dass wir uns wirklich ausstrecken sollen und nacheifern sollen die Gaben. Und ich möchte nur kurz ein Zeugnis erzählen. Ich war gerade in Reading, in Bethel, und da war Prophet, wirklich, der war so genau, der hat Namen aufgerufen und die Leute sind aufgestanden und er hat über den prophezeit und der hat die große Gabe der Traumauslegung. Und ich sitze nur im Publikum und denke mir, boah, das will ich auch haben, aber habe ich ja nicht. Und ich habe es nicht mal Zeit gehabt zu beten. Am nächsten Tag war Gottesdienst und da waren Leute, die gebetet haben. Ich bin hinkommen und sie hat für mich ein prophetisches Wort und du wirst eine neue Gabe bekommen, die Gabe der Traumauslegung. Und das fand ich ganz stark, weil Gott sieht ins Herz und ich möchte euch nur ermutigen, die Sehnsüchte, die im Herz sind, sind oft auch von Gott. Also streckt euch aus danach. Sehr schön. Das ist eine sehr starke Gabe übrigens auch, um Nichtgläubigen zu dienen. Wirklich, wenn die erzählen Träume und es ist, was für ein totaler Kuddelmuddel ist, das kann mit wenigen Sätzen komplett eine Offenbarung sein. Ich habe einen Freund, der hat die Gabe ganz stark und das hält ihn sehr beschäftigt. Ich rief ihn mal an und habe gesagt, du, ich hatte einen Traum, könntest du mir da helfen? Und er sagte, ja, passt schon. Ich sagte, wieso? Ich sagte, ich hatte die Woche 20 Anrufe von Leuten, die ihren Traum ausgelegt haben wollten. Ich möchte da gern was dazu ergänzen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Geben kann man nur, wenn man bittet. Und du hast nämlich eine entscheidende Sache gemacht. Du hast gesagt, das möchte ich auch. Und ich möchte euch wirklich auch sagen, fangt an, unverschämte Nehmer zu werden von Gott. Ich habe 14 Mal die Aufforderung von Gott rausgeschrieben aus der Bibel. 14 Mal bittet. Und im Jakobusbrief heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wo sollen Geistesgaben eigentlich zum Einsatz kommen? Bitte? Überall. Das heißt, wann immer ihr aber zusammenkommt, liebe Brüder und Schwestern. Es kann im Supermarkt sein, es kann in der Mensa sein. Ich habe in der Mensa über Leuten prophezeit. Das kann in der U-Bahn sein, in der Fußgängerzone. Und das ist die Kraft vom Leib. Wenn zwei, drei zusammenkommen, dann kann da was gehen. Wenn zwei, drei zusammenkommen, das ist wirklich, und man fragt Gott, ich habe eine Freundin, die macht, sie sind wirklich etwas verrückt, zwei fallen mir ein. Die Debo und eine Freundin, die haben das so gemacht, ja, wo sollen wir heute hingehen? Ah, wir sind zu zweit, ja, Leib Christi. Und dann ging das so, geht da auf den Platz, okay, wir gehen auf den Platz, geht da in die Kirche, ja, betet da für den Mann, okay. Und dann war ein Mann da, der hat gebetet, dann haben sich die zwei Teenie-Mädels, eine links, eine rechts, daneben gesetzt und der Mann so, können wir für sie beten? Und er so, ja. Und dann haben die voll prophezeit und gebetet, prophezeit. Der Mann hat geheult. Und dann haben sie gefragt so am Ende, wer sind Sie? Und er sagte, ich bin der Pastor der Gemeinde. Evangelische Kirche. Also wenn zwei oder drei zusammenkommen, da kann was gehen. Und ich mache das, dieser innere Dialog. Ich war auf irgendeiner Konferenz, setze mich zum Frühstück noch kaum ausgeschlafen, nehme was und dann sage ich so, cool, Geschwister, dann sage ich, Heiliger Geist, hast eine Ermutigung. Und dann sehe ich den einen mit, wenn ich in meinem Geist was sehe, was golden ist, dann ist es Segen oder Berufung. Und dann sage ich dir mit einer goldenen Gitarre. Hat gedauert, bis ich das kapiert habe, aber am Anfang die Leute gefragt, hast du eine goldene Gitarre? Und die so, hä, nö. Aber so langsam verstehe ich die Symbolsprache des Heiligen Geistes. Und dann habe ich gesagt, darf ich dir eine Ermutigung geben? Und er so, ja. Und ich so, ich glaube, du spielst Gitarre. Und es ist wirklich was, was Gott dir gegeben hat. Und es ist zum Segen gesetzt. Und ich möchte dich ermutigen, das zu nutzen. Dann fingen die drei Männer am Tisch an zu prusten. Und dann habe ich gefragt, was los ist. Ja, er sei gerade von der Gemeindeleitung gefragt worden, ob er als Gitarrist in die Band möchte und er sei gerade am Überlegen. Ja, das passiert oft. Und das heißt, sobald wir zusammenkommen, hey, fragt Gott, seid getränkt im Geist Gottes und sagt, hast eine Ermutigung. Der Heilige Geist ist der größte Ermutiger überhaupt. Sollen wir noch mit dem Lied schließen? Nochmal so richtig fett Daddy Danke sagen? Ich wollte einfach nur auch nur danken und sagen, das war das bei weitem Entspannendste, was ich in letzter Zeit erlebt habe. Einfach, ja, im Sinne von befreiend und nicht irgendwie mit Druck und du musst jetzt und so, einfach so, so lieb. Ja, danke. Freiheit all over. Hat jemand noch was, was Gott groß macht? Wo er sagt, hey, ich habe was erlebt, was Gott groß macht, was ihm Ehre macht. Das würde zum Lobpreis passen, wenn jemand was erzählen möchte und sagt, hey, ich habe was Schönes erlebt, die Tage, bitte. Das hat noch mit dem Sprachengebet zu tun. Ist eine neue Erfahrung für mich und ich bin letzte Woche Nachhilfe geben gefahren und im Zug, ich war so nervös, dass ich einfach angefangen habe, in Sprachen zu beten. Und nachher gehe ich hin und habe nicht so ganz gewusst, was ich da jetzt eigentlich mache. Und erst im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass der Heilige Geist einfach durch mich gesprochen hat und mir gesagt hat, wie ich der Person helfen kann, dass sie einfach ja, leichter lernt und einfach ja, Lernhilfe hat. Das war ziemlich cool. Moment. Ich habe den Gedanken gerade so herzklopfen gehabt, weil ich glaube, dass Gott das unbedingt möchte. Was Gott groß macht, ist, glaube ich, genau das hier. Und ich glaube, Gott freut sich wahnsinnig über dieses Werkzeug, Jan, das er hat. Und ja, danke für das. Danke, was du hier tust. Danke. Es passt jetzt einfach so gut dazu, dass ich es doch laut sagen möchte. Ich habe Gott gebeten, ob er mir einen Vers für dich gibt und ich habe da so dieses Spiel, also ich weiß dann nicht so genau, was drinnen steht und einfach, was mir einfällt. Und es ist dann geworden 1. Korinther 3,10 und ich wusste eben nicht, was da drinnen steht. Und dann habe ich das gelesen und habe mir gedacht, genau das hat Gott durch dich da gemacht. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Danke für die Ermutigung. Awesome. Okay. Hey, lasst uns zu Daddy gehen mit ganzem Herzen und ganzem Dank.